Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, der Handel mit Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Handel, der niemals vergehen wird und niemals untergehen wird und bei dem man keinen Verlust erleiden wird. Und zu diesem Handel mit Allah azza wa jal gehört der Handel mit dem edlen Quran al-Karim. Allah azza wa jal sagte sinngemäß in seinem edlen Buch, wahrlich diejenigen, die Allahs Buch verlesen, das Gebet ordnungsgemäß verrichten und von dem spenden, womit wir sie versorgt haben, sowohl insgeheim als auch offenkundig, das sind diejenigen, die auf einen Handel hoffen, der niemals vergehen wird. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnete diesen Quran al-Karim als ein gesegnetes Buch. Er sagte, dies ist ein gesegnetes Buch, das wir herabgesandt haben, so folgt ihm. Und nehmt euch in Acht, auf dass ihr Barmherzigkeit finden werdet. Was bedeutet dieser Segen, liebe Geschwister? Dieser Segen des edlen Koran al-Karim zeigt sich in verschiedenen Angelegenheiten. Unter anderem dadurch, dass diejenigen Menschen, die sich mit dem Koran al-Karim beschäftigen, ihn lernen und auswendig lernen, zu den besten Menschen gehören, die auf Erden umherlaufen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Besten von euch sind diejenigen, die den Koran gelernt haben und diejenigen, die den Koran lehren, überliefert bei Imam al-Bukhari. Ebenso berichtet Imam Muslim über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, wahrlich, Allah erhöht durch dieses Buch manche Leute und durch andere erniedrigt er sie. Meine lieben Geschwister, am Tag der Auferstehung sind die guten Taten, desjenigen, den Koran in diesem Leben gelernt hat, immer noch nicht vorbei. Denn zu ihm wird gesagt werden, am Tag der Auferstehung, lies und steige auf und psalmodiere, genauso wie du in diesem Leben, im diesseitigen Leben zu psalmodieren pflegtest, denn deine Rangstufe wird genau dort sein, wenn du den letzten Vers vorgelesen hast, den du kennst. Derjenige, oder zum Segen des edlen Koran gehört, dass der Koran dir den Weg der Rechtleitung klar macht. Allah Azza wa Jal sagte sinngemäß übersetzt, wahrlich, dieser Koran leitet zu dem, was richtig ist oder was am richtigsten ist. Deswegen sind diejenigen Menschen, die sich an dem edlen Koran halten und orientieren, diejenigen, die am ehesten sich auf der Wahrheit befinden. Zum Segen des edlen Koran Karim gehört, dass er dich beschützt vor Versuchungen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich habe euch etwas hinterlassen, durch das ihr nach meinem Ableben, solange ihr euch daran haltet, niemals in die Irre gehen werdet. Das Buch Allahs, überliefert bei Imam Muslim. Zum Segen des Koran al-Karim gehört, dass er ein Heilmittel ist für die Krankheiten, sowohl körperlich als auch seelisch. Denn Allah sagte, tabarak wa ta'ala, sinngemäß, O ihr Menschen, zu euch ist nunmehr eine Warnung von eurem Herrn gekommen und ein Heilmittel für das, was sich in den Brüsten befindet. Zum Segen des Koran al-Karim gehört, dass er ein Schatz, für ein Hasanat-Schatz ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einen Buchstaben aus dem edlen Koran liest, der bekommt dadurch eine Hasana und jede Hasana wird zehnfach vergolten. Insofern, liebe Geschwister, ist der edle Koran al-Karim eine Ursache dafür, dass man die Glückseligkeit in diesem Leben als auch im nächsten Leben erlangt. Über diesen edlen Koran sagte der Führer der Gläubigen, Uthman ibn Affan, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wenn eure Herzen rein wären, dann würdet ihr niemals von den Worten Allahs genug bekommen. Zum Segen des Koran gehört, dass der Koran deine Zeit, deine Lebenszeit bewahrt, dass du deine Zeiten nicht verschwendest. Und so sagte einer der uns voraussagenden rechtschaffenen Menschen, immer wenn ich mehr Koran lese, wenn ich mein Tagespensum erhöhe, dann erhöht sich auch der Segen in meiner Zeit. Je mehr also Koran ich lese, desto gesegneter ist meine Zeit, sodass ich irgendwann mal dann sogar 10 Juz pro Tag gelesen haben. Das heißt also ein Drittel des Eden Koran kennen. Und Ibrahim al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, sagte, lies viel vom edlen Koran al-Karim und unterlasse ihn niemals, denn durch das Lesen werden dir Dinge ermöglicht, in dem Maße, wie viel du den Koran al-Karim liest. Und zum Segen des Koran al-Karim gehört, dass er den Menschen und seine Gesundheit bewahrt. Deswegen sagte Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, sinngemäß übersetzt, sagte, wer den edlen Koran liest, der wird am Ende seines Lebens, an Altersvergesslichkeit oder zum Greisenalter, das Greisenalter erleben. Das heißt, seine Gesundheit wird bewahrt werden und auch sein Gedächtnisvermögen wird bewahrt werden bis zum Ende seines Lebens. Und das sagte auch Imam al-Shanqiti, rahimahullah, er sagte, es ist bekannt bei allen Leuten, sowohl bei den Gelehrten als auch bei den einfachen Leuten, dass jemand, der den edlen Koran al-Karim viel gelesen hat und auswendig gelernt hat, am Ende seines Lebens nicht unter Gedächtnisverlust und unter Sachen wie Alzheimer leiden wird. Denn all dies, weil Allah tabarak ta'ala sagte, dies ist ein Buch, das wir herabgesandt haben, es ist gesegnet, so folgt ihm und nehmt euch in Acht, auf dass ihr Barmherzigkeit finden möget. Meine lieben Geschwister, der edle Koran al-Karim ist genau in diesem Monat Ramadan herabgesandt worden. Deswegen ist der Ramadan der Monat des Koran. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nutzte diese Situation aus. Im Monat Ramadan ist Jibril alaihi salam in jeder Nacht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hinabgestiegen und hat mit ihm den Koran studiert. Und das bedeutet, dass sie sich den Koran gegenseitig vorgelesen haben. Manchmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Jibril den Koran vorgelesen, und manchmal hat Jibril den Propheten sallallahu alaihi wasallam den Koran vorgelesen. Und diesem Vorbild, das heißt, dass man sich und seine Zeit dem edlen Koran widmet im Monat Ramadan, sind auch andere Menschen, rechtschaffene Menschen vorausgegangen oder haben den Propheten darin nachgeahmt, wie Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, aus der Generation der Tabi'in. Er sagte, oder es heißt über ihn, wenn der Monat Ramadan eingetroffen ist, hat er allerlei Ibadat unterlassen und hat sich dem edlen Koran zugewandt. Und Imam Malik, der bekannte Gelehrte, Fiqh-Gelehrte und auch Hadith-Gelehrte, wenn der Monat Ramadan eintraf, dann heißt es, ist er geflohen vor den Leuten, die Hadithe lesen, und vor den Gelehrten geflohen und hat sich der Lesung des Koran al-Karim gewidmet. Deswegen alles Gute und herzlichen Glückwunsch an jeden Menschen, der es schafft, im Medien Koran diese Sache so umzusetzen. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, über ihn wird überliefert, dass die Buchstaben des Koran aus 323.671 Buchstaben bestehen. Was das bedeutet, dass man den edlen Koran gelesen hat? Man bekommt ja für jeden die zehnfache Belohnung, als bekäme man 3,2 Millionen Hasanat dafür, dass man den edlen Koran Karim komplett gelesen hat. Und zu guter Letzt schließen wir ab mit einer Aussage von dem edlen Gefährten Khabbab ibn al-Arad, radiallahu anhu. Er sagte, versuche dich Allah azza wa jall so viel zu nähern, wie du nur kannst. Aber du wirst nichts Besseres finden, du wirst keine Methode finden, die besser ist, um dich Allah tabarak ta'ala zu nähern, die Allah azza wa jall lieber ist, als durch seine eigenen Worte, subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.